Der Schleier fällt, verlass die Schatten, ich hab mich so nach dir gesehnt, lass mich nicht warten. Mach die Nacht erwogen, lass mich befreit sein und geborgen, lösch die Erinnerung in mir aus, gib meiner Seele ein Zuhause. Lass die Welt versinken, ich will mit dir nicht ertrinken. Mutlos und hoffte neu. Doch was ich auch machte, mir selbst blieb ich immer treu. Die Welt sucht.